This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Yeah, das ist Roger Reckless, ihr checkt Coast to Coast Radio, checkt mein neues Album am 1. Dezember von zu Hause aus auf 58 Beats, 4:1 ist im Haus, München. Yeah. Who's this? Kicking in your Vinci box, Chris. Gifted, unlimited rhymes like gun clips. Roger Reckless. Vocabulary banger, verbally the terrorist. Cats don't know where this gon' be. Fucking with a DJ like me. I roll on your set, you poets need practice. MCs like rugs, I walk on these rappers. Doing this for the DJs. What they trying to get? I already got it. So y'all ready to get this motherfucker started? And if you wanna hear smash that fresh, listen. And I'ma tear shit off. Y'all ready to get it started? Yeah! Oh shit! Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon Franz Hahnemann und mir gegenüber der Mann, der heute für den redaktionellen Inhalt zuständig ist, Adrian Bahne. Jo, herzlich willkommen. Und ihr habt das schon mitbekommen, Roger Reckless hat sich schon selber angekündigt. Wir stellen heute sein neues Album vor, von zu Hause aus. Das wird am 1. Dezember auf 58 Beats erscheinen, vertrieben über Groove Attack, also wird es überall erhältlich sein. Und ich habe Roger Reckless am vorletzten Mittwoch, also vor 2 Wochen, in Lingen interviewt. Und wir hören jetzt 3 Interviewteile und stellen zwischendrin die Songs von seinem Album vor. Und im ersten Teil geht es um einen Feature-Gast auf seinem Album, und zwar Pretty Mo, auch ein Rapper aus München. Und dann hören wir uns passend dazu das Lied Zieh an mit Pretty Mo danach. Check das aus. Roger Reckless, im Dezember kommt dein Album raus, von zu Hause aus. Du hast da einige Gäste drauf, zum Beispiel Pretty Mo. Wie kommt jetzt der Kontakt zustande? Wenn sich was ergibt und wenn was entsteht, dann entsteht es einfach. Bei Mo war es auch so. Ich habe erst den Phil Million, der was für ihn Beats macht. Der hat zu einer Zeit in einem Hip-Hop-Laden in München gearbeitet, wo ich oft war, weil einige Jungs von mir da auch gearbeitet haben und die ich halt immer besucht habe. Und wollte eigentlich nur einen Beat von ihm haben und er meinte dann so, ja hey, vielleicht hast du Bock, so hör dir mal die Sachen von Mo an. Und ich kannte dem sein altes Album schon, fand es halt nicht so geil, weil ich echt so ein bisschen so, das war mir alles zu ghetto und hier, vor allem war es halt nicht wirklich ghetto, sondern so, du hast halt gehört, dass es halt ein Kind ist, der halt nicht ein Kind, aber halt ein Junge ist, der halt so einen auf dieser Schiene fahren will, so. Das ist das, dem dreckigen Süden. Genau, und das war so ein bisschen... wo ich mir gedacht habe, so na und so, und dann haben wir uns kennengelernt, also ich und der Mo, und das war halt echt, das war halt so cool, weil das Lustige ist, er hatte auch auf dem im dreckigen Süden macht halt auch der Bruder von Boris mit, also von Minute, und ich hätte nie gedacht, dass er so rappt, oder? Also, Bruder, weißt du, du kennst den Bruder, der kleine Bruder von Boris macht auf einmal einen auf, oder das ist einfach lustig so. Und, aber dann haben wir uns eben kennengelernt und es war echt, das ist ein wahnsinnig cooler Kerl und wir haben uns krass gut verstanden und der hat auch verstanden, um was es geht. So. Und der hat dann auch eben, deswegen habe ich auch den Track mit ihm gemacht, weil er auf diesem Track damit auch abrechnet, mit dieser Vergangenheit, die er rapmäßig hat, so, und einfach sich, glaube ich, auch neu definiert. Und der, also ich, ganz ehrlich, ich halte ganz große Stücke auf den. Wenn der noch an sich arbeitet, ein bisschen die Lockerheit, die er im Leben hat, noch ein bisschen in die Raps reinbringt, so mit der Technik, die er drauf hat, dann wird das auf jeden Fall ein weiterer ganz großer Münchner Representer. So. Und das freut mich einfach, dass ich mich mit dem so gut verstehe. Wir haben dieses Mixtape, dieses Clubberskite-Mixtape zusammen gemacht. Ja. Ey, es war ein Spaß vom anderen Stern. Wir haben die ganze Zeit, wir waren halt nur am Lachen, weil wir halt so, wenn wir zusammen sind, dann können wir dieses einfach nur unseren Rap-Film fahren. Und das finde ich einfach, das finde ich Wahnsinn. We'll be right back. denkt, er wäre ein Gangbanger. Jeder ist ein Pimp, doch schiebt dann vor dem Wichser auf den Ständer. Ich bin nicht Mo der Harte und auch nicht Mo der Zarte. Und du bist nur ein G, weil man dich so vermarktet. Junge, du bist nichts auf der Straße, ein Witz auf der Straße. Pass auf, dass man dich nicht aufschlitzt auf der Straße. Sich verstellen ist kein Strafvergehen, doch ich kenn echte Jungs, die da keinen Spaß verstehen. Du laberst einen auf, aber dann wagst du nix. Eines Tages kommt ein Typ, der sehen will, wie hart du bist. Ich hab auch schon von ganz gerappt, doch hab es dann gecheckt, dass ich nicht Rambo bin und mich nur mit Schand befleckt. Hab ich euch angesteckt? Gut so, seid nicht dumm. Für jeden echten Jung seid ihr ne Beleidigung. Und es reicht nicht, Jungs, wenn ihr jetzt ja sagt, später wieder labert und Nino Brown nachahmt. Zieh dein Messer, wenn du stichst. Zieh dein Totschläger, wenn du schlägst. Zieh dein Schwanz ein, wenn du gehst. I remind niggas of that blue steel that you grip and the rust that you felt from that nigga that you hit now. Zieh dein Messer, wenn du stichst. Zieh dein Totschläger, wenn du schlägst. Zieh dein Schwanz ein, wenn du gehst. I remind niggas of that blue steel that you grip and the rust that you felt from that nigga that you hit now. Junge, lass stecken. Mo, lass rappen. Viele wären gern Götter, das ist erschreckend. Auf einmal ist jeder Ghetto und jeder Hustler, jeder der krasseste Motherfucker. Gestern noch auf dem Schoß von deinem Papa. Im Trautenheim, da traust dich schreiben. Aber die reale Welt sollte draußen bleiben. Denn wenn fiese Jungs kommen, dann ist es aus mit Stylen. Junge, was ist eine Kugel gegen tausend Zeilen? Du bist nicht hart und hast noch nicht mal Wortwitz, Fucker. Dein Leben ist wie Tiny Lister vor Chris Tucker. Du scheißt dir ein und baust dir ein Leben aus Phrasen. Ein Leben auf den Straßen. Sag, willst du jeden verarschen? Ich kenne meine Grenzen, ich hoffe, du kennst deine auch. Du bist kein Gangster, du kommst aus einem Reihenhaus. Sieh es ein, dass dich keiner braucht. Pack deine Clique, bevor ich sie ficke, dich und deine Reime auf. Zieh dein Messer, wenn du stichst. Zieh dein Totschläger, wenn du schlägst. Zieh dein Schwanz ein, wenn du gehst. I remind niggas of that blue steel that you grip and the rust that you felt from that nigga that you hit now. Zieh dein Messer, wenn du stichst. Zieh dein Totschläger, wenn du schlägst. Zieh dein Schwanz ein, wenn du gehst. I remind niggas of that blue steel that you grip. Hart, denn du schwänzt doch Schulsport. Gegen dich sind ja die Schlümpfe Gangs of New York. Was, du bist gefährlich? Bist du ehrlich? Dann beschwer dich nicht. Wenn ich dir Schellen gebe, herrlich, Mann, du wehrst dich nicht. Du benutzt das Mikrofon in deinen Händen unbedacht. Oder hast du etwa schon mal einen Menschen umgebracht? Nein, wow, du beeindruckst die Kiddies mit Lügen, aber hast nicht einen Einschuss wie Fiddy. Und dann ist es vorbei mit deinem Image. Du liegst angepisst am Boden und du schreist noch, es stimmt nicht. Aber die Wahrheit ändern kannst du nicht. Jetzt sieht die ganze Welt erst, was für ein Schwanz du bist. Du brichst ne Gaza zu ner Schubserei. Merkst du nicht, dass du übertreibst? Du bist übelst high, wie willst du denn fighten nach Dübel 3? Keiner hat Angst vor dem, was in deiner Hand ist. Deine Zeit läuft ab, leise rieselt der Sand, Bitch. Zieh dein Messer, wenn du stichst. Zieh dein Totschläger, wenn du schlägst. Zieh dein Schwanz ein, wenn du gehst. I remind niggas of that blue steel that you grip and the rust that you felt from that nigga that you hit now. Zieh dein Messer, wenn du stichst. Zieh dein Totschläger, wenn du schlägst. Zieh dein Schwanz ein, wenn du gehst. Rap niggas make me laugh, y'all crazy ass, and I don't give a fuck what you saw, that shit is trash. You need to know who you fucking with now. Ja, das war C von Roger Reckless zusammen mit Pretty Mo. Und Roger Reckless ist ein Rapper von 4:1. Wir haben euch deren Album auch schon hier in der Sendung vorgestellt. Und im Hintergrund läuft ein Club-Remix von einem Track von seinem Album. Wir haben leider keine Zeit, das zu spielen. Aber es reicht ja schon mal, wenn der Beat im Hintergrund läuft. Ziemlich fett. Und ja, das Album ist ein bisschen anders als die 4:1-Alben. In der Beschreibung steht auch, dass es halt ein Street-Rap-Album ist. Und das geht auch in die Richtung, aber es ist alles, ja, kommt vom Herzen und das hört man. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass er über das Feature mit Pretty Mo gesprochen hat. Und er hat diese recht simpel gestellte Frage dann noch ein wenig länger beantwortet. Also hören wir jetzt in den zweiten Teil von der Antwort rein und hören uns danach den Track an, bis ans Ende der Welt. weißt du, genauso die Frage, so Features, die nicht passen. Wir hatten das jetzt oft in Interviews, dass die Leute so sagen, so, ja, was, so quasi, was man darf und was man nicht darf. So, also so dieses, was man erwartet und was man nicht erwartet. Und das ist ja letztendlich, was du darfst und was du nicht darfst, ja. Und das ist so krass, weil das ist auch das, was ich echt versuche, weil es ist idiotisch zu sagen, jemand, also ich meine, wir haben nie gesagt, dass wir Studentenrapper oder sonst irgendwas sind, ja? Aber die Leute sagen, okay, das passt in die Richtung, die sagen, ja, hey, wenn du das toll findest, so, das passt genau da zu denen dazu und es ist ganz weit entfernt von dem anderen Zeug. Und ich vertrete einfach die Meinung, dass Rap einfach damit aufhören muss, gerade in Deutschland, weil jeder, es gibt nur noch dieses Schubladendenken, diese, ich nenne sie jetzt leider auch Studentenfraktion, nennt die Agro-Fraktion halt, ja, das, also, oder nennt die andere Fraktion die Agro-Fraktion. Und sobald jemand in dem Text Mutterficker sagst du, oh, das ist ja Agro, das ist ja wie Agro, oh, das ist alles, boah, das ist, ich kann damit nichts anfangen und so. Und wenn bei den anderen Leuten irgendjemand sagt so, oh, ich drücke mich eloquent aus, so, oh, du bist ein Gymnasiast, du Spaß, was willst du denn machen, das sei scheiße, so. Und das Idiotische ist einfach, dass man sich damit wahnsinnig viel wegnimmt, weil es ist ja nicht mal eine Musikrichtung, es ist ja einfach nur, es sind ja nur Schlagwörter, ja. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten und das ist das, was mich so aufregt, wo ich mir sage, man kann dem nur entgegentreten, indem man sich davon einfach nicht beirren lässt und einfach macht, was man halt fühlt, ohne sich davon beeinflussen zu lassen. Und ich werd nicht einer sein, der sagt, hey, du findest meine Mucke scheiße, du bist ein Bastard, so. Aber was ich erkannt habe, ist, dass es der Grund, warum die Leute sich so, warum das so schwierig ist, ist, weil einfach die Leute die Welten nicht kennen von den anderen, ja. Das heißt, so der jemand, der so ein cleanen, braven Hip-Hop hört und wirklich nur das, die sind ja dann wirklich auch so krass fanatisch da drauf. Sogar wenn jetzt die Töpfe irgendwas machen würden, ja, irgendwie was Kritisches sagen würden oder was weiß ich, oder sich einfach mal aufregen würden, dann wären genau die Leute so, hey, die Töpfe haben was gemacht, was überhaupt nicht klar geht, es geht überhaupt nicht klar, das finde ich so krass. Und weil die andere Welt nicht kennen, so, die kennen nur ihre brave, schöne, liebe, nette Welt, wo der Hip-Hop brav ist, wo auch die Welt brav ist, wo die Mama kocht, wo der Papa da ist, wo alles super ist, ja. Und die anderen Leute, die kennen eben nur ihre komische, dreckige Welt und was auch immer. Und dann gibt es dazwischen noch die in der braven Welt leben, aber gern die dreckige hätten, aber natürlich dann nicht leben wollen, aber dann hören sie sich's halt an. Und genauso ist es andersrum. Die kennen auch die Schöne nicht, aber die wollen halt das Schöne anhören. Und weißt du, ich meine? Und da muss man einfach gucken, da steckt so viel mehr dahinter. Und dieses ständige von hin und her Gehate, das geht mir echt auf den Sack, weil das macht so viel, das zieht so viel runter, weißt du, das macht so viel, das verlangsamt so viel, weil man eigentlich froh sein kann, dass wir in einem Land leben, wo man die Möglichkeit hat, echt viel zu machen mit Rap, weil du hast einfach, du hast krass Medien, du hast krass, du hast zwei Nachbarländer, die auch deine Sprache verstehen. Ich meine, da, also wenn man es jetzt, das hört sich jetzt doof an, ja, soll jetzt nicht so geldmäßig klingen, aber du hast einen Markt, der da ist, du hast Leute, die es hören können, ja. Also das jetzt nicht, geht nicht um Geld, sondern einfach um Hörer. Das heißt, du kannst echt was verändern. Und wenn man sich da so limitiert und sagt so, ja, nee, ich weiß es nicht, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil wenn ich das so sage, dann weiß ich nicht so. Und das finde ich halt schwierig so. Deswegen hoffe ich, dass wir es schaffen. Und ich glaube auch, dass da München mit Vorreiter sein wird von den Städten, die genau diesen Bogen oder diese Lücke schließen können zwischen diesen krassen Agro-Leuten und diesen Studentenleuten, was einfach, ich weiß, ich nutze es selber, obwohl ich diese Ausdrücke einfach schrecklich finde, ja. Agro ist ein Label und Student ist jemand, der studiert, ja, und das hat nichts mit Rap zu tun, einfach, boom, fertig, so, Ende. Kommt es mir so vor, als ob sich jeder bewegt auf zu neuen Ufern, zu denen das Leben einträgt, mit einem Plan und einer Karte und was man so braucht, um sich zurechtzufinden in der Welt, ihr macht es doch auch. Ich hab es nie gelernt und will es vielleicht gar nicht wissen. Euch derweil eine gute Reise, ich werde euch vermissen. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte das auch so wie ihr, mein Zeug packen und nach Westen fahren, bis mein Auto krepiert. Aber dann seh ich mich auch schon stehen an der Autobahn, den Daumen hochheben, den Blick nach außen und dann pausenlos gehen. Ich will doch wieder mein Zuhause sehen. Packen mich an der Hand und nimm mich mit bis ans Ende der Welt und wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, komm nimm mich mit. Pack mich an der Hand und nimm mich mit bis ans Ende der Welt und wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, komm nimm mich mit. Einfach fehl am Platz und ich kann nicht mal gehen. Ich hab hier schon so viele Fehler gemacht, die kann ich nicht mal zählen. Ich sollte es machen wie ihr, ich gehe dahin, wo es mich weiterbringt. Stattdessen sitz ich hier und wart, bis langsam meine Zeit verrinnt. Genug davon, ich pack'n August und hau ab zum Hauptbahnhof. Exes in der S-Bahn, denk mir, jede Reise geht bestimmt genauso los. Und am allerersten Bahnhof denk ich bitte keinen langen Aufenthalt, euer wahllos. Aber dann seh ich mich auch schon stehen, an der Autobahn den Daumen hochheben, den Blick nach außen und am Pausen losgehen. Ich will doch wieder mein Zuhause. Pack mich an der Hand und nimm mich mit bis ans Ende der Welt und wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, komm nimm mich mit. Pack mich an der Hand und nimm mich mit bis ans Ende der Welt und wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, komm nimm mich mit. Ich sitz immer noch daheim zwischen Postkarten und Briefen. Lese Grüße aus der Ferne, wie scheint ihr es dort zu lieben? Lass es euch gut gehen, bei euch kann man gut leben. Doch ich kann zwischen den Zeilen lesen und es verstehen. Ihr habt gesucht, was ihr schon hattet, versucht es besser zu reden. Das bessere Leben war das Ziel, doch ihr sucht es vergebens. Wenn ihr es eingesehen habt, dann ruft ihr mich an. Ihr heult am Telefon und sagt, das ist so super hier, Mann. Aber dann seh ich dich auch schon stehen, an der Autobahn den Daumen hochheben. Natürlich kann ich dich nach Hause mitnehmen. Du hast es ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich pack dich an der Hand und nimm dich mit. Vom Ende der Welt bring ich dich wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, ich nimm dich mit. Ich pack dich an der Hand und nimm dich mit. Vom Ende der Welt bring ich dich wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, ich nimm dich mit. Ich pack dich an der Hand und nimm dich mit. Vom Ende der Welt bring ich dich wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, ich nimm dich mit. Ich pack dich an der Hand und nimm dich mit. Vom Ende der Welt bring ich dich wieder zurück. Scheißegal wie du heißt und wer du bist, ich nimm dich mit. Bis ans Ende der Welt. Reckless von seinem Album Von zu Hause aus erscheint am 1. Dezember über 58 Beats Records. Ihr habt gehört, wie Street Rap auch klingen kann, und zwar sehr persönlich. Das ganze Album ist sehr persönlich und dazu hören wir ihn dann gleich nochmal selber. Dann erzählt er euch ein bisschen was über seine Roots, damit ihr verstehen könnt, was seine Motivation ist, genau diesen Rap zu machen. Und deshalb auch noch einige Infos, die ich euch jetzt geben kann. Reckless ist neben seiner Funktion als Solo-Rapper jetzt und als Rapper bei 4zu1 auch noch DJ bei den Famous Plastic Juggernauts aus München und hat noch einige andere Aktivitäten. Unter anderem war er auch jetzt Schauspieler in dem Graffiti-Film Whole Train, der in die Kinos gekommen ist, der hier in Ostfriesland da leider nicht läuft, aber fahrt einfach nach Bremen oder eine größere Stadt und schaut ihn euch an. Und Roger Reckless leitet auch Rap-Workshops in seiner Heimatstadt in München, aus der er auch nicht weg will, wie er selber sagt. Und warum das so ist, könnt ihr euch anhören auf www.coastradio.de. So, bevor es jetzt weitergeht mit Roger Reckless, nochmal geschwind zu einer anderen Sache. Im Hintergrund läuft ein Beat von Herr Minute, auch ein Teil von 4zu1. Fahr das Ding nochmal schnell rein. Yeah, fettes Teil. Ich habe nämlich heute in meiner Plattensammlung gedickt, um ein paar Instrumentals für den Hintergrund zu haben. Und dieses stammt von der zweiten 4zu1 Platte Wir sind so. Und ja, der ist instrumental. Okay, jetzt geht's dann weiter mit Roger Reckless. Wir hören alles über ihn persönlich und danach den Track Okay. Dein Album ist, glaube ich, ziemlich persönlich, hast du selber auch gesagt. Damit die Leute noch ein bisschen was über dich erfahren, was sind denn so deine familiären Wurzeln? Und wo kommst du her? Also quasi, oder deine Eltern, nehme ich mal an, haben irgendwelche Wurzeln, die nicht in Deutschland liegen? Ja, also mein Vater ist Afrikaner aus dem Kongo und meine Mutter ist Tschechin und ist aber hier aufgewachsen. Und meine Eltern sind geschieden und ich bin halt aufgewachsen in Marktschwaben. Das ist ein sehr netter Vorort von München, wo, ich sag mal, der Block ganz nah am Rheinhaus liegt. So. Und das ist halt, das hat mich, glaube ich, ziemlich geprägt, weil die Leute, die jetzt von Marktschwaben weggezogen sind, also meine Leute, die auch jetzt teilweise in der Stadt wohnen, teilweise ein bisschen außerhalb, es erinnert sich jeder gern an diese Zeit zurück, so, weil dadurch hast du einfach, das ist so krass, du hast so viel gesehen, weil du halt, es ist echt so, bei uns waren echt also teilweise so die Assis, teilweise ganz normal, also es war alles so nah beieinander und du bist nicht so krass, wie wenn du jetzt Wedding lebst oder sonst irgendwo, wo du nur eine Seite hast, sondern du hast halt alles. So, und auch wenn es nicht immer cool war, so, wir haben alle Kacke gebaut, so, weil wir eben jetzt nicht so die Sonnenscheine waren, so, aber auf eine, ich sag mal so, durch meine Mutter auf eine ganz gesunde Art und Weise, weil ich bin echt ein krass geprägt durch meine Mutter. Die hat mich allein großgezogen und hat es echt so unfassbar gut gemacht, so dass ich echt immer noch, also ich bin ihr immer noch dankbar für alles. So. Die war immer ehrlich zu ihr, die hat immer alles gewusst von mir. Wenn ich irgendwas gemacht habe, Kacke gebaut habe, so wusste sie halt Bescheid. So. Also und ich habe auch immer zu ihr kommen können. So. Und deswegen, das war schon sehr wichtig, weil andere Leute, mit denen ich groß geworden bin, die hatten dieses Glück nicht. Und wir waren auch nicht intelligent genug, denen irgendwie einen Halt zu bieten. Und bei denen ging es halt dann anders aus, so, wo dann echt teilweise unschöne Geschichten bei rausgekommen sind, wenn dann Knast ist oder Tod oder was auch immer. So. Was eben so krass ist bei mir an meiner Kindheit und was ich immer noch einfach lieb, ist eben diese, ist Marktschwaben einfach. Das ist alles so diese unsere Siedlung, so alles, weil die Leute reden immer noch miteinander, alle, auch wenn du gar nicht, weißt du hast früher gar nicht viel mit dem zu tun gehabt, so, dann siehst du den jetzt wieder und sagst, ja, was hast denn du da gemacht? Ja, das ist so und so, ja, das ist so, ja, krass, krass. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, was es ist genau, ich kann es dir nicht sagen, aber das hat uns irgendwie alle so ein bisschen verbunden und mir taugt es auch. Ich bin echt froh drüber, weil ich dadurch, gerade ich merke das bei den Workshops, dass ich die Kinder verstehe, so, ich habe echt, es fällt mir leichter, wenn einer von denen sagt so, weißt du, die schreiben ja auch Texte so und wenn sie dann krasse Texte schreiben und so, ja und ich zieh Speed, ich zieh das, so und ich dann nicht sag so, pass mal auf, das kannst du nicht machen, das geht doch nicht, sondern sag so, ja jetzt überleg dir das mal und halt mit denen rede, weil ich weiß, warum die das teilweise machen, ich weiß auch, was die für Brüder haben, ja, und was die Brüder machen und dass sie letztendlich auch nur sein wollen wie die, ein bisschen, ja, und das ist ganz cool, ich merke, es hilft mir wahnsinnig für mich selber auch, um zu merken, so, wenn du dich selber anguckst, so, wo deine Fehler liegen und wo deine Probleme liegen und auch bei anderen halt, dass man da vielleicht leichter drauf zugehen kann. Die Tracks sind eher älter oder neuer? Teils, teils. Also ist die Ideen zu manchen Tracks sind eher älter, aber es ist alles neu aufgenommen. Also jeder einzelne Track ist neu aufgenommen und eben auch von den Hitfarmers nochmal ausproduziert worden. Und es gibt einen Track, okay, der ist schon ziemlich alt, der war auch, wir hatten mal so eine Live-CD, da war da so ein Home-Video, ich mach alles alleine schon mit drauf. Da war der Track auch drauf und aber sonst sind es eher neuere Sachen. Yeah. Von der 4 zu der 2 zu der 1 zu dem Roger Roger Reckless. Tja. Guten Tag, mein liebes Publikum, mein Name tut nichts zur Sache. Nenn mich Typ XR2, keine Ahnung, was ich mache. Ich glaube, ich muss raus, dafür haben sie mich bezahlt. Ich wünschte, Bush hätte das gesagt, ein Abend vor der Wahl. Aber jetzt haben wir's, wie wir's haben und sehen die Probleme grad hier. Mamas bringt die Kinder durch, wie soll das gehen mit Hartz IV? Ich bin immer noch glücklich, ja, ich lach immer noch. So ehrlich bin ich doch, wenn ich dicht in meinem Zimmer hock. Ich hab immer Bock, auch wenn ich außer Weed Heads right, denn um Mamas immer nur kleine Kinder rock. Ich kann nicht sagen, es geht mir schlecht, aber im Rap bin ich wie Deutschland in der UNO. Ich will ein Veto-Recht, ich fick deine Mom. Veto, ich bin ein Gangster-Veto. Ich bring Headbang und Rap mir fucking Metros. Ja, ich liebe Gitarren, die Liebe Damen, die Liebe Sam, wie dieser Sam geht die Liebe durch den Park. Okay, wenn du denkst, dass du schaffst. Okay, wenn du denkst, dass es jetzt passt. Ich will, dass mein Rap fett klingt. Ich bräuchte live auch eine zweite Spur. Ich lauf nach Berlin und fick die deutsche Leitkultur. Vorm Reichstag und vorm Kanzleramt auf dem Alex, bis die Punker sagen, mach mal langsam, Mann. Aber dann würde ich selber auch nur labern, Mann. Sagen, das Problem ist, dass wir hier zu wenig Arbeit haben. Nein, ich mein zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Shit, ich würde jede Arbeit machen, wenn ich Arbeit hätte. Wie es im Moment ausschaut, mich wundert's nicht. Ich war früher mittendrin, jetzt bin ich obere Unterschicht. Aber ich mach mir keinen Kopf, macht euch auch keinen. Wenn es euch gut geht, könnt ihr es auch laut hinausschreien. Hallo Publikum, mein Name tut was zur Sache. Ich bin Roger Reckless und hab Ahnung von dem, was ich mache. Aber ich mach mir keinen Kopf, macht euch auch keinen. Es geht uns gut, also lasst es uns laut hinausschreien. Okay, wenn du denkst, dass du schaffst. Okay, wenn du denkst, dass es jetzt passt. Okay, wenn du denkst, dass es klappt. Okay, ich denke, aber es ist, wie es ist. Ich sitz und ich kiff und rede mit euch Kids, wenn ich spliff. Es gibt mehr Probleme, als es Zeit gibt. Ich zeichne sie in Bildern in meinem Kopf, so wie Spike Lee. Schreib sie auf und zeig sie euch, es ist fast wie Sightseeing. Dein Kumpel hat eine Karte, geh mit ihm mit und begleit ihn. Auf einer Reise durch mein Innenleben. Ihr seid die Ersten, es ist bisher noch keiner drin gewesen. Und wenn, dann ist er nie zurückgekommen. Zu viel Angst, zu viel Hass, er ist langsam verrückt geworden. Aber keine Angst, das ist heute anders. Kein Hass, keine Angst, keine Liebe, kein Anlass für euch weiterzugeben, was ihr erfahren habt. Kriegt ihr's mit, ich will reden und kann's nicht, das ist mein Drama. Okay, wenn du denkst, dass du schaffst. Okay, okay, yeah. Roger Reckless mit Okay. Ich sag's jetzt zum Abschluss noch einmal. Das war ein Track von seinem Album Von zu Hause aus. Das steht ab dem 1. Dezember 2006 in den Läden. Das Label ist 58 Beats. Und ich glaube, wir haben euch einen guten Einblick gegeben durch diese drei Tracks von dem Album. Es ist sehr vielseitig und genau, das wollte ich euch damit zeigen. Und Coast to Coast sagt, kauft euch dieses Album. Ja, wir empfehlen es euch. Und bevor wir jetzt zu einem immer brandheißen, aktuellen Thema kommen, nämlich, wie sagt man, Kinder mit Migrantenhintergrund. Aber dazu später, kommt jetzt nochmal ein wenig andere Musik. Ja, nach den ganzen Worten etwas instrumentale Musik hier. Die kommt vom Finnen Janne Hatula, der lebt und arbeitet in Helsinki, veröffentlicht unter dem Namen Fanu, so Drum'n'Bass, Drumfunk-Stücke, und unter seinem aka Fanu Samurai, eher so Downtempo-lastige Stücke. Da hören wir uns mal ein sehr schönes Stück an, ist erschienen auf dem Label Lightless dieses Jahr und heißt Next to the Divine When I Wake. Thank you. Hier ist David 58P vom Goetheplatz bei Coast to Coast auf 94.0. Hört euch das an und werdet weise. Es ist nicht leicht in Deutschland, mit vier Kindern einer Frau. Wenn du kein Geld hast und kaum Deutsch kannst, du musst überleben. Stress, Streit, Geld, Krisen, doch du musst überleben. Alles was du hast, ist deine Familie und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Du willst deinen Kindern etwas Besseres geben und deswegen kämpfst du jeden Tag wie ein Soldat. Arbeitest hart von morgen bis abend, Sorgen und Plagen. Ich bin zu jung, mir fällt es schwer, das mit Worten zu sagen. Egal ob Albaner, Araber, Türke, Kurde, Russen, Schwarze, Itakos, Polen und Inder. Wir sind Gottes verlorene Kinder und das Leben ist, viele nehmen, doch sie geben nichts. Keiner würdigt, dass ein gutes Herz ein Segen ist. Amma ist kein Prophet, doch meine Augen sind offen. Ich seh das Schlechte da draußen und es raubt mir die Hoffnung. Spürst du den Schmerz tief in deiner Brust? Sehnsucht nach Freiheit. Schließ deine Augen und öffne dein Herz. Vergiss dein Frust. Lass uns kurz frei. Schmerz tief in deiner Brust, Sehnsucht nach Freiheit. Schließ deine Augen und öffne dein Herz, vergiss dein Frust, lass uns kurz frei sein. Ich frag mich manchmal, was Gott denkt, wenn er es sieht. Frauen weinen, es sterben ihre Männer im Krieg. Du merkst es gleich, wenn du die Bilder siehst und dein Herz zerreißt. Die Erde entgleist und es schwer vereist. Das Blut fließt auf allen fünf Teilen der Welt. Zerstörte Städte leiden erhellt, Menschen bleiben entstellt. Sie tragen tiefe Narben im Herz, begraben den Schmerz. Das Leben ist traurig wie die Farben im Herz. Man zieht in die Schlacht und fällt wegen Macht und Geld. Man schreit nach Freiheit, doch jeder lacht und hält. Einen für krank mit 40 Fieber. Dabei passt das Leid der Welt nicht mal auf 40 Lieder. Dieses Lied ist für alle Armen, Toten der Welt. Egal ob braun, schwarz, weiß, rot oder gelb. Der Tod kennt keine Hautfarbe. Er reist und sucht nach Menschen, denn wir sind alle aus Fleisch und Blut. Spürst du den Schmerz tief in deiner Brust? Sehnsucht nach Freiheit. Schließ deine Augen und öffne dein Herz. Vergiss dein Frust. Lass uns kurz frei. Schmerz tief in deiner Brust, Sehnsucht nach Freiheit. Schließ deine Augen und öffne dein Herz, vergiss dein Frust, lass uns kurz frei sein. Spürst du den Schmerz tief in deiner Brust, Sehnsucht nach Freiheit. Vergiss dein Frust, lass uns kurz frei sein. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Ja, und der Track hat uns jetzt gerade sehr schön auf unser Thema für den Rest der Sendung darauf hingeleitet. Zwar habt ihr gerade den jungen Mann gehört, Amar. Sein Track heißt Freiheit, Freiheit. Und der ist 23 Jahre alt und bei Optik Records gesigned. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Flüchtlingspolitik in Deutschland anhand von dem Film Adil geht. Aber ich möchte kurz noch einen Einwurf lassen. Heute im Internet, kurz eigentlich nur beim Überfliegen gelesen, der allseits beliebte, bei uns zumindest, GMX-Journalismus, berichtet, ein Viertel aller Deutschen sind fremdenfeindlich. Und wir sagen aber, wir... Das sind mehr. Ein Viertel reicht nie. Leider. Leider. Gut, Adil geht ist ein Film, der sozusagen zum jungen deutschen unabhängigen Kino gehört. Der ist in der ZDF-Reihe Das kleine Fernsehspiel im Mai im Fernsehen gelaufen und leider erst jetzt ziemlich verspätet auf DVD erschienen, da solche Filme es immer nicht leicht haben, einen Verleih zu finden. Und der Film ist im Prinzip ein Breakdance-Film, beschäftigt sich aber eben sehr intensiv mit der Thematik, wie junge Menschen in Deutschland, die Flüchtlinge sind, mit deren ihre Situation. Der Film erzählt die Geschichte von vier Freunden, und zwar sind das der Adil, der Idris, der Elvis und der Johnny. Das sind alles vier Laiendarsteller. Und zwar Adil wird gespielt von Ali Birja, das ist ein 19-jähriger Kurde. Idris wird gespielt von Ahmedin Kamcic, ein 18-jähriger Bosnier. Und der Elvis spielt Semsedin Berisha, ein Kosovo-Roma, genauso wie der Benjamin Berisha, sein Bruder, der den Johnny spielt. Und alle vier sind entweder in Deutschland geduldet oder haben eine Aufenthaltsbefugnis, die nicht für ewig gilt. Der Ali, der den Adil spielt, sollte sogar während den Dreharbeiten abgeschoben werden. Dann wurde aber bewirkt von der Regisseurin und einigen anderen, dass er noch sein Abitur hier machen kann. Und jetzt ist eben genau wie bei den anderen drei seine Zukunft ungewiss. Regie hat bei dem Film geführt Esther Gronenborn. Das Drehbuch hat geschrieben Martin Maurer. Und der hat eben die Geschichte von den beiden Brüdern, Semsedin und Benjamin, verfilmt. Also das sind alle Geschichten, die dort vorkommen, haben direkten, authentischen Hintergrund und sind auch so in echt passiert. Kurz die Geschichte, diese vier Freunde leben in Altenburg und trainieren für eine Breakdance-Battle. Auch dieses hat ein echtes Vorbild, und zwar den Thüringen-Battle. Mhm. Und dann kommt die Schreckensnachricht, dass Adil abgeschoben wird. Und sie haben genau am Tag vor dem Contest. Und der Idris hat dann die Idee, einen Abschiedsfilm zu drehen für Adil. Und dann verliebt er sich natürlich in die Freundin von Adil und passieren noch ein paar Sachen, die Freundschaft ganz schön stark gefährden. Und das Interessante ist noch, dass die Jungs sich eigentlich aufgrund der politischen Situation in ihrer Heimat sozusagen hassen, aber weil sie eben in Deutschland zusammen im selben Boot sitzen, sozusagen als die junge Generation, die damit nichts mehr zu tun haben will, sich gut verstehen. Und den Soundtrack, was auch noch sehr interessant ist, hat Optik Records beigesteuert. Es wird ihn leider nicht auf CD geben, da eben, wie erzählt, der Film so verspätet rausgekommen ist, da es sich kein Vertrieb gefunden hat. Es sind aber vier Tracks als Bonus auf der DVD. Und da die Geschichte ja um eine sehr starke Freundschaft geht von den vier Jungs und jeder, der selber Freunde hat, weiß, wie wichtig die sind, hören wir uns jetzt an von Erkendice Nichts. Du bist nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Du wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Und wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Schick deine Jungs, ruf deine Homes. Move deine Bones, wir sind bis zum Blut deine Homes. Ich klick und shoot, kleine Hoes. Wir sind dein Team, deine Familie. Wir lassen dich nicht allein, komm lass uns Scheine verdienen. Komm lass uns Feinde besiegen. Lass uns tanzen, die Welt ist uns. Wir am Herzen vom Kämpfern, ich schieß, gib mir einen Grund. Uns kann niemand was tun, außer Gott. Und sieh da mal zu, was du wärst ohne uns. Mach lieber einen Schuh, lieb deine Kuh. Wir haben keine Angst vor Stücken Blei. Egal was ist, ich komm und halte dir deinen Rücken frei. Unser Blut pocht im gleichen Takt, du kennst dein Team. Ich sag's wie Pack, Bro, you never had a friend like me. Scheiß auf die anderen, die Welt ist gegen uns. Wir stehen dir bei und lassen's nicht zu, dass man ein Leben bumst. Du kannst immer auf mich sehen, bis ich im Grab lieg. Wir bleiben zusammen, bis man den Deckel von meinem Sarg schließt. Du bist nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Du wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Und wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Die Guten enttäuschen und meine blutenden Fäuste versuchen euch treu zu zeigen, was dein Bruder bedeutet. Ihr Loser seid Beute, uns gegen Cash und Fame einzutauschen und einzurauchen mit den cooleren Leuten. Du wolltest weg, was das heißt, wurde dir schon gezeigt. Ich hoffe, du bist jetzt froh, glücklich, aber vogelfrei. Da draußen ist Krieg und du bist totgeweiht ohne uns. Deine Homes, deine Fam, du bist so allein. Das ist Surge, der beste Freund, den man haben kann. Der Erste, der kommt bei Beef, die anderen haben Angst. Wir sind keine G's, doch warten mit ein paar Mann am Block. Eröffnen das Feuer für dich und der Staat ist geschockt. Man will uns unten sehen, wir bleiben hart mit Stärke und Stolz. Wir sind ein gefährdetes Volk, Kämpfer mit Herzen aus Gold. Ich würde dich mit meinem letzten Stück Brot ernähren. An deiner Seite fighten, bis man mich für tot erklärt. Nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Du wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Und wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Du wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Nichts ohne deine Jungs. Du bist nichts, nur ne Bitch ohne deine Jungs. Riskier einen Blick ohne deine Jungs. Und wirst gefickt ohne deine Jungs. Ruf, kriegst einen Tritt ohne deine Jungs. Coast to Coast auf Radio Ostfriesland, heute auch mit dem Soundtrack zum Film Adil Gate. Ja, der Track gerade ist quasi das Lied beim Abspann und da ist auf jeden Fall Gänsehaut angesagt. Diese DVD ist mit sehr interessanten Extras noch versehen. Zum Beispiel gibt es zu jedem der vier Laiendarsteller ausführliche Interviews und man sieht sie zum Beispiel dort ihre alten Wohnheime, in denen sie aufgewachsen sind, besuchen, die mittlerweile geschlossen sind. Und sie erzählen halt über ihre Geschichte, wie ihre Kindheit war hier in Deutschland und wie die aktuelle Situation ist. Und wie jeder vernünftig denkende Mensch weiß, sind es natürlich ganz normale Jugendliche, die ihre ganz normalen Wünsche und Ziele haben, wie normale deutsche Jugendliche auch. Bloß werden die halt nicht gelassen. Sie würden gerne alle eine Ausbildung machen, aber können es halt nicht aufgrund von ihrem politischen Status. Und es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine verdammt interessante Erfahrung, wenn man nicht eh schon Freunde aus solchem Umfeld hat, sich damit mal zu beschäftigen. Sagen zum Beispiel auch die restlichen Schauspieler, die teilweise auch erst dadurch mit dem Film in Berührung gekommen sind, dass das für die hier mit die prägendste Erfahrung war der letzten Jahre. Du meinst, sie sind erst durch den Film damit in Berührung gekommen? Genau. Oh, auch schade. Ja, aber besser jetzt als nie. Und die Regisseurin Esther Gronenborn hat auch was sehr Interessantes zu dem Film gesagt, deshalb erzähle ich euch kurz, was sie auf die Frage was wünschen sie sich für ihren Film geantwortet hat. Und zwar wünscht sie sich, dass Adil geht in die politische Arbeit von Flüchtlingsorganisationen, zum Beispiel von Pro Asyl und den Bleiberechtskampagnen von denen mit eingebunden wird, und sie findet es ein Skandal und dass es immer noch keine Lösung gibt für junge Leute, die in Deutschland schon jahrelang auf Duldung leben, hier zur Schule gegangen sind und eigentlich zu Hause gar keine Heimat haben, weil sie eben hier aufgewachsen sind. Zum Beispiel werden Roma zurzeit nur nicht abgeschoben, weil es halt wegen der politischen Situation ein Abschiebeverbot gibt, weil einfach, wenn die dort ankommen, das sagen sie auch in den Extras, einfach keine Chance haben. Die werden einfach vernichtet dort von den anderen, die dort wohnen. Und solche Sachen soll eben dieser Film ganz massiv klarstellen, und das macht er auch sehr gut. Deshalb kann ich euch diesen Film wirklich nur ans Herz legen. Ihr könnt ihn beziehen, zum Beispiel bei goodmovies.de, ein Zusammenschluss von ganz vielen unabhängigen Filmverleihen. Sehr gute Seite, sind Hammer, viele gute Filme drauf zu finden. Der Film heißt Let's Break, Untertitel Adil geht. Und ich sage euch jetzt nicht, wie er ausgeht, nee. Ob Adil abgeschoben wird ob eventuell die Crew das Breakdance-Battle am Ende gewinnt. Man hey, weiß komm, es nicht. Komm. Und, wir hören noch einen Tune an hier. Hä? Genau. Und zwar von Sinan. Genau, Sinan ist der kleine Bruder von Kool Savasch. Und er sagt von sich selber, dass er nicht unbedingt in dieselben Fußstapfen wie sein Bruder treten will und einen ganz anderen, eine ganz andere Form von Hip-Hop machen will. Und dass das so ist, hört ihr jetzt. Freiheitskämpfer. Das ist nicht der Sound für die Straßen, das ist der Sound für die Freiheitskämpfer. Ich greif ans Lenkrad und zeig dir den Weg, zeig dir wie's geht, glaub mir. Das ist nicht der Sound für die Straßen, das ist der Sound für die Freiheitskämpfer. Ich greif ans Lenkrad und zeig dir den Weg, zeig dir wie's geht, folg mir. Ich bin ein Junge aus der Arbeiterklasse, spreche fürs Volk. Heute sterben Menschen für Ehre und für Stolz, für die Scheißregierung und für ihr Vaterland. Doch keiner denkt nach und zieht gegen den Kampf. Scheiß auf diese Politiker und den Wahltag. Ich geh auf die Straße, überzeug Menschen wie Karl Marx. Wir sind die Arbeiterklasse, holen was uns zusteht. Doch keiner steht hier auf, weil's ihm zu gut geht. Wenn man sich traut, kämpft, wird jeder belohnt. Wir sind multikulturell Menschen aus jeder Nation. Meine Brüder und Schwestern, gebt euch die Hand und Hand und. Es dauert nicht mehr lang, wir warten auf die Ankunft, Ankunft. Das hier ist Revolutionsrap. Ich geh für Jahre und komm mit der Revolution back. Vielleicht bin ich dumm, vielleicht ein einfacher Denker. Doch ich weiß, Bruder, ich bin ein Freiheitskämpfer. Das ist nicht der Sound für die Straßen, das ist der Sound für die Freiheitskämpfer. Ich greif ans Lenkrad und zeig dir den Weg, zeig dir wie's geht, glaub mir. Das ist nicht der Sound für die Straßen, das ist der Sound für die Freiheitskämpfer. Ich greif ans Lenkrad und zeig dir den Weg, zeig dir wie's geht, folg mir. Steh auf und dein Mut wird mit Hilfe belohnt. Die Zeit ist da für den Kampf, für die Revolution. Jeder Mensch hat seine Schwächen, doch glaub mir, wenn du anderen Menschen hilfst, wird man deine Hilfe nicht vergessen. Meine Eltern haben mich eins gelehrt, vielleicht werde ich vom Staat hierfür eingesperrt. Der Krieg herrscht schon zu lange, weiß gegen schwarz, reich gegen arm. Guck, ich schreib wie im Wahn. Ich schreibe diesen Part und ihr wisst warum. Rassisten, Kapitalisten, ihr kennt den Grund. Ich habe zu lange sinnlos geschrieben, denkt jetzt um. Ich brauch nichts mehr zu sagen, jeder kennt den Grund. Das ist kein Track für die Charts, das ist ein Lied für die Massen. Menschen leben im Dreck und Verrat. Ich spreche aus, was sich niemand auszusprechen traut. Doch glaub mir, du musst zerstören, um Neues aufzubauen. Das ist nicht der Sound für die Straßen, das ist der Sound für die Freiheitskämpfer. Ich greif ans Lenkrad und zeig dir den Weg, zeig dir wie's geht, glaub mir. Das ist nicht der Sound für die Straßen, das ist der Sound für die Freiheitskämpfer. Ich greif ans Lenkrad und zeig dir den Weg, zeig dir wie's geht, folg mir. Ja, das war der Freiheitskämpfer. Und weil es uns echt auf dem Herzen liegt, hier noch einmal die Empfehlung, Let's Break a Deal geht, zu beziehen bei Good Movies, goodmovies.de. Yes. Und ja, das war Coast to Coast für heute. Uns gibt es in 14 Tagen wieder, das ist der 22.11. wieder um 21.05 Uhr. Nächste Woche Manifesto zur selben Sendezeit. Bei Coast to Coast in 14 Tagen gibt es dann ein Interview, ziemlich aktuell, mit Spectre und Sensational vom Word Sound Label aus New York, das ich vor genau 14 Tagen um ungefähr diese Uhrzeit in Leipzig im Zorro geführt habe. Und als Einstimmung darauf heute schon mal ein Tune von Spectres neuem Album Transcendent, der Tune heißt Banger, zu beziehen ist das in wenigen Wochen über die Webseite von Wirtsa, und wir verabschieden uns. Jo, tschüss.